Glaubst du nicht, dass diese Aufklärung vielleicht das gegenteilige Ziel haben könnte, dass die Leute eher drauf kommen, oh geil, es gibt diese Droge und die ist super billig, voll cool? Hi zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Dennis. Und ich bin der Simon vom Kanal Open Mind. Und unser heutiges Thema ist Jäger und Sammler und eine neue gefährliche Droge. Simon, das Thema ist dir nicht ganz fremd, denn du bist, oder stell dich kurz vor. Ja, ich habe einen YouTube-Kanal namens Open Mind, der sich hauptsächlich mit dem Thema Drogen beschäftigt. Da gibt es Drogenaufklärungen, drogenpolitische Videos etc. Mit dem Video von Jäger und Sammler bist du auch vertraut. Das Video heißt GBL, giftig, billig, legal. Richtig, das habe ich mir angeschaut. Damit auch ihr wisst, worum es geht, hier ein kleiner Einstieg. Eine der krassesten Drogen überhaupt kann man einfach so im Netz bestellen. GBL. 2 Stunden ungefähr die Einnahme hier. Das wohlige Wärme hat sich ausgebreitet. Der Optik ein wenig eingeschränkt. Ich sehe schlecht auf jeden Fall. Und recht zappelig. Wird man Lust zu tanzen, Lust zu rauchen. Schöner Start in den Abend. Kann es ganz so weitergehen. Und worauf muss man bei GBL genau achten? Es ist Felgenreiniger. Unverdünnt geht gar nicht, weil ätzt ganz schön. Mit Fruchtsaft eine Möglichkeit. Und sehr aufpassen auf die Überdosierung, weil es kann Atemlähmung verursachen. Und auch mit Alkohol sollte man es nicht mischen. Und wo hast du das Zeug her? Aus dem Internet, ganz normal. Nicht mal Deep Web, sondern ganz normal Internetbestellung. Die Post liefert dir das die nächsten Tage. Frei Haus. GBL steht für Gamma-Butyrolakton und ist eigentlich ein Reinigungsmittel. Man darf es kaufen und besitzen. Nur die Einnahme als Droge und natürlich das Unterjubeln sind verboten. Denn nach der Einnahme wandelt dein Körper das GBL blitzschnell zu GHB um. Das ist eine Substanz, die seit 2002 unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, weil sie dir einen heftigen Rausch verpasst. Das war jetzt mal ein kleiner Exkurs in die Droge GBL. Hast du jetzt schon Probleme mit dem Video? Stimmt da was nicht? Also er sagt in dem Video, nur die Einnahme als Droge ist verboten. Das ist völliger Unsinn. Das ist die Einnahme von keiner Droge verboten. Nur der Verkauf als Droge ist verboten. Man kann, darf nicht sagen, so, ah ja, die Droge GBL, sondern aber einnehmen darf man es schon als Droge. Das heißt, wenn ich dir eine Flasche GBL mitbringe und sage, hier ist Felgenreiniger, bitteschön, ist okay, 5 Euro. Wenn ich aber sage, hier ist GBL, das kannst du als Droge benutzen, dafür kann ich in den Knast Ja. kommen. Ja. Meines Wissens nach schon. Ich bin mir zu 99% sicher, weil also der Konsum von keiner Droge ist von nichts ist verboten. Ich darf mein Urin trinken, ich darf Säure trinken. Das kann mir laut deutschem Gesetz niemand verbieten. Okay, was sagst du zu den Wirkungen, die hier durch diese angebliche Testperson, also ich unterstelle, ich nehmen wir einfach mal an, dass die Testperson das gerade wirklich probiert hat in dem Video zu den Wirkungen. Klingt für mich ehrlich gesagt wie eine stinkende, also ist das nicht so ein 0815 Rausch, der ist nicht jede Droge so zu beschreiben? Also Ja, also ja, also es ist jetzt nicht so eine außergewöhnliche Droge. Es wird ja auch Liquid Ecstasy genannt sozusagen. Also es ist jetzt nicht so, also die Droge ist nicht so krass, wie man denkt, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Das Hauptproblem an der Droge ist tatsächlich die Dosierung, weil man da wirklich in so kleinen Dosen dosiert und wenn man da so ein bisschen zu hoch dosiert, dann kann es schon zu einer Überdosis kommen und ich glaube, man stirbt dann an einer Atemlähmung oder sowas. Es ist halt, man sollte sich halt auskennen, wenn man es macht. Und halt, wie der auch schon im Video sagt, Alkohol, mit Alkohol sollte es auch auf keinen Fall gemischt werden. Also ich glaube, wirklich sehr viele Todesfälle entstehen, weil es mit Alkohol gemischt wird. Es ist ja auch immer doppelt das Problem, weil quasi vor allem, wenn es untergemischt wird, wird es mit Alkohol gemischt so. Okay, aber jetzt mal eine Frage, die sich, glaube ich, jeder stellt, der das zum ersten Mal davon hat. Ich höre zum ersten Mal davon. Als ich das Video gesehen habe, ich wusste nicht, dass es sowas existiert. Wie kommt man von Felgenreiniger auf Rauschmittel? Wie hat man das probiert? Hast du da irgendwie eine Ahnung, wie zur Hölle das entstanden ist, dass man gemerkt hat, oh fuck, das ist eine geile Droge? War das ein Chemiker, der gesehen hat, oh, das hat dieselbe Zusammensetzung? Oder hat jemand einfach nur alles ausprobiert und gemerkt, da bin ich hängen geblieben? Also ich glaube, es war halt, denke ich, bevor es als Felgenreiniger bekannt war, auch schon als Droge bekannt. Also ich meine, bei Lachgas ist es ja auch so, man kann ja die Sahnekapseln kaufen als Sahnekapseln und dann mit einem richtigen Gerät in das in einen Ballon füllen und da das Lachgas konsumieren. Das heißt ja nicht, dass die Leute da irgendwie so gedacht haben, ah, Sahnekapseln, das könnte eine Droge sein. Man wusste schon vorher, dass N2O Lachgas ist und dass das einen psychoaktiven Effekt hat. Also, Es hatte jetzt, denke ich, nichts wirklich konkret damit zu tun, dass Leute Bremsenreiniger probieren. So, so ja, probieren wir mal alle Bremsenreiniger durch und schauen, ob einer davon psychoaktiv ist. Okay. Und gleich sehen wir, womit die Macher des Videos wirklich ein Problem haben. Und dieser Hammer soll jetzt übermorgen in meiner Post sein? Im Impressum der Webseite steht eine polnische Adresse. Die Paket-ID führt aber nach Holland. Ich konfrontiere BASF mit 100.000 Tonnen jährlich, einer der größten GBL-Hersteller überhaupt. GBL ist für die chemische Industrie von großer Bedeutung, wird unter anderem als Lösungsmittel verwendet. Daher will die Industrie auch kein Verbot. BASF beantwortet meine Fragen nur schriftlich. Eine Einstufung von GBL unter das Betäubungsmittelgesetz würde strenge Auflagen nach sich ziehen. Dies würde die Herstellung, den Transport und den Verkauf von GBL in den industriell benötigten Mengen praktisch unmöglich machen. Wie übernimmt BASF Verantwortung für GBL-Missbrauch? Die BASF nimmt ihre Verantwortung wahr, indem sie auf die lückenlose Kontrolle der GBL-Lieferkette setzt. Anfragen von Privatpersonen lehnt BASF ab. So, Simon, also eigentlich ist das Problem, was die Macher des Videos haben, nicht die Tatsache, dass diese Droge existiert, sondern dass sie einfach so legal im Handel ist und niemand irgendetwas dagegen tut. Auch die BASF sieht es ziemlich locker, obwohl sie der Hauptproduzent von diesem Stoff sind. Ich meine, kann man da irgendwas zu sagen? Ist das die Schuld von BASF oder was macht man jetzt damit? Also meines Wissens nach ist es wirklich ein wichtiger Stoff in der Industrie, den man nicht einfach so verbieten kann. Unabhängig davon wäre es einfach total dumm, das Zeug zu verbieten, vor allem deswegen, weil es eben Leuten untergemischt wird. Also hauptsächlich wird es tatsächlich auch als Recreational Drug verwendet, aber auch eben, es wird den Leuten untergemischt. Und da ist eben dann das Problem, sobald man was illegalisiert, dann kann man nicht mehr für Reinheit garantieren und sowas. Und man kann ja davon ausgehen, dass die Leute, die den Leuten was untermischen, die anderen, dass die nicht wollen, dass diese sterben. Also Recreational heißt in diesem Fall User, die quasi, die es zum Spaß tun. Zum Spaß, das machen, ja. Aber das Video spricht auch Folgendes an. Sie können andere Menschen damit berauschen. Das heißt ganz konkret, die Substanz wird immer wieder eingesetzt im Rahmen von Straftaten oder zur Vorbereitung von Straftaten. Das sind häufig sexuelle Nötigungen oder Vergewaltigungen. Ich glaube, wenn Leute so, ich sag mal, so krass drauf sind, dass sie einem Menschen das zu nehmen, um ihn zu vergewaltigen, ist denen scheißegal, ob sie danach sterben. Also glaubst du nicht, dass für die der Reinheitsgrad nicht wirklich ein Ausmaß ist? Da hast du recht. Also man kann schon davon ausgehen, dass Leute, die jemanden was, die Leute, die einem was untermischen, jetzt nicht so sehr an so mit empathische Menschen sind, dass sie jetzt unbedingt auf jeden Fall sicher gehen würden, dass die Leute nicht sterben. Aber es kommt ja auch dazu, dass quasi diese Leute generell schon die gewissen kriminelle Anreize haben. Das heißt, wenn man es verbietet, wird es die Menschen nicht weiterhin abhalten. So. Also jemand, der jemanden vergewaltigen will durch eine Droge, der lässt sich nicht durch ein Verbot abhalten. Das heißt, wenn der Felgenreiniger aus irgendeinem Grund verboten wird, würden sie einen anderen Weg finden. Das ist jetzt eine Aussage. Ja, die würden einen anderen Weg finden, das zu bestellen. Also ich meine, Vergewaltigungen sind ja auch verboten und die machen es. Wobei das ein anderer Sachverhalt ist. Okay, schauen wir uns weiter an. Jetzt kommt ein Gespräch mit der Bundesdrogenbeauftragten. Also versuchen wir spontan, mit der Drogenbeauftragten Marlene Mortler zu sprechen. Im Anschluss an eine Pressekonferenz zum Thema Rausch trinken bei Jugendlichen. Schnaps, Alkohol, Bier sind gefährlich, da sind wir uns alle einig. Das hier ist eine Flasche GBL, die habe ich im Internet bestellt. Das ist eine hochpotente Droge, auch ein Lösungsmittel, kann aber auch als K.O.-Tropfen benutzt werden. Wie kann das legal sein? Also diese Frage bringt jetzt überhaupt nichts. Wir konzentrieren uns auf das Thema Alkohol. Das ist eine vollkommen andere Nummer. Da kann man nicht einen Satz in den Raum schmeißen und alles ist gut. Sie wissen, es ist wesentlich komplizierter. Insofern reden wir da anderes Mal drüber. Dazu kommt es aber nicht. Unsere Fragen werden auch schriftlich nicht beantwortet. GBL ist da draußen und es ist ziemlich gefährlich. Aber wegen der Industrie bleibt es vorerst legal. Statt aufzuklären, wird totgeschwiegen. Und ich finde es ziemlich krass, wie leicht zu kriegen, wie schwer zu verbieten das Zeug ist. Du hast zwei Punkte gesehen. Du hast einmal, dass die Bundesdrogenbeauftragte dann absolut keine Diskussion wollte, was das anging. Und aufgrund dieser bösen Industrie wird diese schreckliche Droge, die als K.O.-Tropf benutzt werden kann, nicht verboten. Was aber auch ganz lustig ist, denn wenn man so das Klientel von Jäger und Sammler ist, und das würde ich dich tatsächlich eher, nichts Persönliches, aber eher in deine Richtung schieben, dass das eher so legalized und pro-Drogen sind. Oder hast du nicht das Gefühl? Und jetzt machen sie quasi diese Schiene wegen, aber das ist eine super böse Droge, die dürfen nicht. Das klingt aber für mich reichlich konservativ. Ja, das wundert mich auch, weil also es gibt ja von Funk, also Jäger und Sammler ist ja von Funk, und da habe ich ja neulich mit anderen zusammengearbeitet, mit den Leuten von Y-Kollektiv, und der war ja auch eher für eine sehr liberale Drogenpolitik. Ich denke, das Ding ist halt bei Jäger und Sammler und bei allen diesen Funkprogrammen, das ist ja immer Zusammenschluss aus vielen Menschen. Und manche sind da konservativer und manche nicht. Glaubst du, wenn das Video von Susie Grime moderiert worden wäre, wäre das Video komplett anders gelaufen im Sinne von, yeah, Partydroge Nummer 1 und billig? Die hat schon ein bisschen eine liberalere Einstellung, was Thema Drogen angeht. Aber da will ich mich jetzt nicht festsetzen und sagen, nee, dass ist kein das Problem. So. Aber jetzt rein für dich, wie gesagt, für dich als absoluter Experte auf dem Feld, zumindest im Vergleich zu mir, was stimmt für dich, also was stört dich an dem Video am meisten? Wo ist dein Problem mit dem Video? Also, dass sie das halt einfach so simpel darstellen, so als könnte man das verbieten, und dass das größte Problem ist. Es ist richtig, dass die Droge schon gewissermaßen eher gefährlich ist, vor allem weil man es schwierig dosieren kann und man kann auch abhängig davon werden. Das ist auf jeden Fall, sagen wir, eine gefährliche Droge, aber ein Verbot würde das nicht beheben. Ich will das Video jetzt nicht nur schlecht reden, also ich finde halt, vor allem wenn es um das Verbot geht, übertreiben sie halt ein bisschen und stellen das Ganze ein bisschen zu simpel dar. Da muss ich sogar ausnahmsweise mal der Mordler recht geben, dass es nicht so einfach ist. Ich meine, es ist vielleicht ganz interessant, es ist vielleicht gar nicht schlecht, so wenn Leute das sehen, die noch nie was von der Droge gehört haben, weil es wie gesagt auch sehr potent ist, und wenn dann quasi, wenn man jetzt zum Beispiel noch nie von der, wenn man nicht aufgeklärt ist sozusagen, und dann erfährt man von irgendwo anders, dass dieser Felgenreiniger eine Droge ist, und dann trinkt man da einen Schluck und stirbt, weil man muss es hier wirklich auf Tropfen basieren, und es ist auch wirklich schon gefährlich, man muss schon wirklich sagen, das Zeug ist wirklich schon auch gefährlich, also oder kann gefährlich sein, vor allem wenn man eben nicht weiß, was man tut, und von dem her ist es nicht schlecht, dass man weiß, dass das kein Spielzeug ist, eben durch diese Doku, aber eben halt das mit der, das dann einfach so simplifizieren, es ist noch legal, das ist halt eben ein Problem. Ich habe zum Beispiel vorher noch nie was von dieser Droge oder überhaupt von diesem gesamten Kontext gehört, jetzt weiß ich, dass es diese Droge gibt, genauso wie viele andere Zuschauer von Funk. Glaubst du nicht, dass diese Aufklärung vielleicht das gegenteilige Ziel haben könnte, dass die Leute eher drauf kommen, oh geil, es gibt diese Droge und die ist super billig, voll cool? Oder siehst du da keine Gefahr drin? Also, ich sag mal so, wenn Leute durch so ein Video jetzt diese Droge entdecken und dann aufgrund des Videos bestellen, kann man natürlich nicht ausschließen, aber wenn sie es aufgrund so eines Videos bestellen, dann ein oder zwei Jahre später wäre vielleicht so oder so irgendeine andere Situation gekommen, wo irgendein Freund ihnen sagt, dass man das bestellen kann. Also jeder, der quasi rein hypothetisch so ein Kandidat dafür wäre, sowas zu bestellen, der wird es im Laufe seines Lebens irgendwann erfahren, dass man sich das legal bestellen kann. Okay. Würde ich jetzt mal sagen. Aber ich meine, Simon, ich meine, du bist da Experte darin. Ab wann ist es denn Rausch und ab wann ist es gefährlich? Also die normale mittlere Dosis beginnt bei GBL so bei 1 Milliliter bis 1,5 Milliliter. Die hohe Dosis ist so bei 1,5 bis 2 Milliliter. Und die narkotische Dosis beginnt schon bei 2 Milliliter. Also so die Schwelle zur narkotischen Dosis von so einer normalen Spaßdosis ist schon irgendwie sehr knapp. Also da passiert es bestimmt schon öfter, dass Leute aus Versehen mal so eine narkotische Dosis erreichen. Also narkotisch bedeutet, dass man da irgendwie also bewusstlos wird und einen komaartigen Zustand gelangen kann und dann irgendwie auch vergisst, was man den Abend gemacht hat und sowas. Aber eine tödliche Dosis ist dann schon nochmal ein gutes Stück höher. Die tödliche Dosis beginnt so bei circa 5 Milliliter. Also das ist fast so das Doppelte von einer hohen Dosis. Also wenn man das richtig dosiert, also das schön fein säuberliche mit einer Pipette und alles macht, dann ist es schon eher schwierig, aus Versehen sich mit dem Ding umzubringen. Aber was man, wie gesagt, besonders beachten muss, wenn man das mit Alkohol mischt, beginnt die tödliche Dosis schon sehr viel früher. Also das ist wirklich eine tödliche Kombination. Okay, das ist definitiv gut zu wissen. Das heißt, auf jeden Fall die Aufklärungsfunktion haben wir auch schon erfüllt. Okay, also fassen wir zusammen, weil du sagst, als Aufklärungsvideo ganz gut gedacht, aber eine wirkliche Lösung bietet es nicht. Ja. Was glaubt ihr, war das ein gelungenes Warnvideo gegen eine neue gefährliche Droge? Oder war es nur Propaganda gegen die bösen Chemiekonzerne? Schreibt's unten rein. Ciao. Peace.